20 Uhr, guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Sonnig. Nur in den Flussniederungen stellenweise neblig oder Hochnebel. Am Tage Temperaturen von minus 4 bis 0 Grad. Nachts sinken die Werte auf minus 9 bis 15 Grad ab. Die weiteren Aussichten: sonnig und kalt. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Es wird gerade 20 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden, zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Heute gibt mal wieder diese Wahnsinn-Show. Charlie ist schon wieder im Radio. Oh, Charlie. Hallo Nachtschwärmer! Sperrt ganz schnell eure Multis ein. Fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar. Tja, am letzten Tag im alten Jahr geht's los jetzt rund. I can send it 20:04. Tja, und da grüße ich in die 1000 Partys, die Abertausende, die jetzt gerade im Anlaufen sind in unserem weiten Radioland. Get love. Silvester-Spezial von Radio Ladies First. Unstop Radio.

Tür aus, da war es ganz allein. Silvester Nachtschwärmer! Stehen die Getränke schon auf dem Tisch? Kann's losgehen? Rock with you in a circle. Party time. della mortadella, tarantella, ecco la per me. Zuppa romana. Prego, acqua minerale, grappa speziale, cozze vongole. Prego, torta di spinaci, vongole veraci, gorgonzola, Coca-Cola. Zappaione, minestrone, openone, ecco la per me. Zuppa romana. Fettuccini, scalloppini, fritto di zucchini, ma per me. Zuppa romana. Nach einem verdammt harten Ritt ein verdammt gutes Programm. Wochenlang steh ich da, wochenlang plag ich mich an. Ich spül mir die Finger wund und sing so gar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Mein liebes Kind, du bist jetzt 15 Jahre und willst schon die Pille. Ja, Mama, wer garantiert mir, dass ich nochmal 3 Jahre Glück habe? Das darf doch nicht wahr sein! Silvester Spezial beim großen Primaten! Mama, everybody's heard about the bird. Everybody's heard about the bird. Welcome to the future, 20.34 Uhr. Und wir haben heute ein absolut musikalisches, breit gefächertes Programm. Oh, no! Ganz, ganz sicher. Wir sind die lustigen away. Roche's Little Runaway Bon Jovi. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20.39 Uhr, Radio Lindisfarne aus Baden-Baden, zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Fürstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Fürstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14544. 07222 14544. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Rentenversicherung. Sichern Sie sich dieses Angebot noch 1992. Everyone to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Sehr Nachtschwimmer, heiße Woche bei Charlie. Gestern zum Beispiel Dinking in Full House. Dankeschön für den Besuch, es war super. Kommenden Samstag, übermorgen, am 2.1.93 Dunningen Festhalle. Dann Dienstag, 5.1., ein Tag vor drei Königfeiertag, Rastatt, die Partnerhalle Rastatt. Superstarke Halle. Und dann mal Karaoke, Singwettbewerb. Ganz, ganz toller Spaß, lade ich alle ein. Dann am Samstag, 9. Januar, bin ich in Appenweier in der Schwarzwaldhalle mit voller Anlage. Die zweite Anlage mit Charlie's Checkpoint ist unterwegs am 5.1. in Föhringen, nähe Sulz. Festhalle Föhringen. We give you fun and whatever you need. We have power, listen. Voll im Stress. Und da ist noch eine Anlage unterwegs am 5.1. in Riedböhringen. Das ist bei Blumberg, ganz im Süden. In der Festhalle Riedböhringen. On the road again. Also, übernächsten Tag am 2. Dunningen, am 5.1. Rastatt, am 9.1. Appenweier. Just move your body to the beat, yo. Move your body to the beat. Move your body to the beat, yo. Move your body to the beat. Nachtschwimmer, wir geben noch ein paar Grüße durch. Mal sehen, wie es da zu Hause bei euch aussieht. Genau, und jetzt trinken wir mal einen. Ein Prosit, ein Prosit, der gemütlich ein. Ein Prosit ins zweite Radioland. Natürlich haben wir unsere Werbekunden, die wünschen was fürs neue Jahr. Kaktus, der Eri-Jeansladen in Freudenstadt, wünscht allen seinen Kunden ein erfolgreiches neues Jahr. Ferner Accra, Disco Dancing in Kandel, wünscht allen Gästen, Freunden und Bekannten ein glückliches neues Jahr. You are my dream around my sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. The happy day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. Where is your barber? Give me a minute to do. Open the door. Meineid, dein Eid, Fahneneid. Bundeswehr, jetzt auch flüssig. BW, dein Ding. Der aus Terras, 20.52 Uhr. Hallo Silvester nach Schwärmer, wie sieht's aus zu Hause? In 5 Minuten geht's los mit unseren Grüßen und da bitte Leute anrufen, die zu Hause so eine Party steigen haben oder ein bisschen zusammenhocken. Aber ich habe jetzt noch ein technisches Problem hier. Das muss ich erstmal lesen, muss ich mal gucken hier. Ein technisches Problem, aha, hier. Nachtschwärmer, ihr müsst mal das Radio lauter machen ein bisschen. Da unten am Mischpult, da muss ich mal gucken, da ist irgendwas faul. Lauter machen, noch lauter. Das haben wir sofort. Noch ein bisschen lauter, Nachtschwärmer. Hören Sie mich noch. Stellen Sie Ihre Stereoanlage etwas lauter. Hören Sie mich. Bleiben Sie bitte an Ihren Lautsprechern. Bitte, es ist live. Sie, es ist alles live. Moment. Eins, zwei. Wir haben gleich den. Sofort. Noch ein bisschen lauter. Da, das Kabel, das muss es sein. Nein, das Kabel hier. Fehler gefunden. Einen Moment. Hier, dieses Kabel noch. Moment, dieses Kabel. Noch ein bisschen lauter. Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma Knerz und Knispel, GmbH und Coca. Na, habe ich eure Stereoanlage geschrottet? Toll, das freut mich. Yay! Yeah. Ein letztes Mal. Und in den Gassen gehen langsam die Lichter aus. Ich sehe auch immer den Mond gleich zweimal. Das hat der Wein gemacht. Ich weiß, du wartest schon seit Stunden und liegst bestimmt noch wach. Und er sagt jetzt lieb. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war nur der Wein. Spazilein. Ich werd dir nochmal verzeihen. Hauptsache ist, du kommst heim. So kann nur dein Engel sein. Genau, Spazilein. Spazilein, ich werd dir nochmal verzeihen. Hauptsache ist, du kommst heim. Partytime aus Baden-Baden. What would you like to hear? We are a journey. Let's hear it. Vom Sender Paprika. Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! So, jetzt reicht's aber. Achtung! Achtung! Jetzt reicht's aber. Endgültig. Achtung! Schluss mit diesem Blödsinn. Was guckst du lang? Mach korrekt und Techno-Pass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Assholes, bastards, fucking cunts and ihr müden Säcke! We'll be right back. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 21 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Wir vermelden keine Störungen. Hurricane, die Superdisco, heute an Silvester. Ab 21 Uhr, ab jetzt geöffnet. Riesengroße Silvestertorte, Sektempfang. Und Partytime, bis morgen früh. Eintritt nur 10 Mark. Die Nachtschwärmer treffen sich in Kehl-Sundheim im Industriegebiet in der Diskothek Hurricane. Tja, hier laufen schon die Regler heiß. So, jetzt machen wir Grüße. Neujahrsgrüße von Nachtschwärmern an Nachtschwärmer. Die heißeste Telefonnummer seit Erfindung des Nitroglycerins. Bitte ruf mich an von euren Partys zu Hause. So, das ist der Zillertaler Hochzeitsmarsch. Und dann noch ein Song zum Einstimmen. Doch. Lieschen. Lieschen, komm ein bisschen in das Gartenhaus. Da ziehen wir uns aus. Striptease! So wie früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Lieschen, komm ein bisschen auf die Wiese. Da steht mein Riese. Der heiße Riese. So wie Früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Lieschen, komm ein bisschen in den Rasen, mir einen blasen. Zauberflöte. So wie früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Lieschen, komm ein bisschen auf die Leiter. Dort geht es weiter. Ja, aber vorhinter. So wie früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Lieschen, komm ein bisschen an den Pfeiler. Wirst du dann geiler. Ach, Detlef. So wie Früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen. Immer zack, zack, zack, zack, zack. Ja, 21 Uhr, jetzt habe ich meinen ersten Partygast dran. Das ist der Jörg aus Winseln, das ist im Kreis Rottweil, er ist 24. Hallo Jörg. Hallo Charlie, da ist der Jörg. Ja, lass mal hören, da im Hintergrund, wer ist denn alles da und wie viele Leute? Jawohl, schreien mal, Jungs. Aha. Tja, gibt's schon Getränke oder was habt ihr denn gemacht so? Natürlich, Pole, 20 Liter, 16 Liter Korea und. Ach, oh ja. Okay, so, hast du jemanden zu grüßen, bitteschön? Jawohl, und ich will jetzt mal dich erstmal grüßen in erster Linie, dann die ganze Opfer, alle Aufrufe vom Charlie, die, wo im Keller hocken, sind jetzt gerade festet und alle, wo mich sonst kennen und mögen. Wunderbar, tschüss, in den Kreis Rottweil. Lieschen, komm ein bisschen in die Kammer. mir steht der Hammer. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good. Die Stimmung steigt und steigt. Jetzt geht's weiter. Da habe ich jetzt die Birgit aus Offenburg, sie ist 33. Hallo Birgit. Hallo. Du gehst auf irgendeine Party oder irgendeine Gesellschaft? Hast du ja, nach Willstedt zu meiner Schwester Beate. Aha, und da steigt auch was so? Da steigt die Fiesta Willstedt. Toll. Fiesta Willstedt. Toll. Hast du noch jemanden zu grüßen? Ja, ich grüße ganz recht herzlich die Familie Buster in Sundweier mit der Gaststätte Laube und die Familie Seher in Wirsburg und alle Bekannten und Verwandten. Und ich natürlich und Radio Lady Stars. Dankeschön. Tschüssi. Jetzt geht's zu der Angelika nach Orschweier, das ist in der Nähe von Lars. Ai, da haben wir einen tollen Background da hinten. Ja, Angelika, 20 Jahre jung und Partytime? Ja, im Moment schon. Bist du in der Gaststätte? Ja, genau. Aha, das ist die Lage. Hast du jemanden zu grüßen? Hast du jemanden zu grüßen? Ja, ich grüße meine Freundin Silvia, die ist in Grafenhausen und alle, die Bayer sind. Und dann grüße ich den Gasthof Frauen in Orschweier und meine Eltern und alle, die ich kenne. Jawohl, und guten Rutsch wünsche ich auch. Ja, tschüss. Übrigens, Nachtschwimmer, morgen Mittag bin ich ausnahmsweise auch da ab 13 Uhr und morgen Abend. Besonders morgen Mittag, da werde ich euch mit euren dicken Köpfen, die ihr habt von eurem Koreaner, weiß ich, was ihr trinkt, wieder in den Alltag zurückholen. Tell me something good. Genau. Ja, im weiten Radioland finden ja Tausende von Partys statt. Und da komme ich jetzt zur Alex nach Heilbronn. Sie ist 18. Hallo Alex. Hallo. Bitte schön. Ja, steigt bei dir auch eine Party oder wie ist das da? Was? Wie ist das bei dir? Steigt da auch eine Party? Ja, natürlich, aber ich bin gerade in Reichertshausen. Aha. So, also leg los. Also ich möchte die grüßen, die wo jetzt gerade Weihnachtsfeiern für meine Leute und die wo noch kommen wollen und die soll ich nicht vergessen. Und die, wo tot sind. Ja, dankeschön. Tschüss nach Heilbronn. Jetzt geht's nach Greffern, Rheinmünster-Greffern. Da ist der Alexander, er ist 20. Alexander? Ja? Lass mal deinen Besuch hören da hinten, deine Gäste. Aha. So, jetzt kannst du grüßen. Also ich grüße die ganze Funker, die ganze Funkerrunde von Badebade, die momentan entweder auf dem alten Schloss oder sonst irgendwo hocke und sich die Hucke voll saufen. Na, die sollen funken. Ja, das fällt heute flach aus. Ja, fällt heute flach, das glaube ich. Okay. Ja. Und tschüss. Dann grüße, ja? Kann man auch einen Musiktitel wünschen. Wird nicht mehr reichen, du. Ich habe nur noch 20 Minuten. Was wär's denn? Was wär's? Ja, irgendwas. Es steht ein Pferd auf dem Flur, schreie so. Steht ein Pferd auf dem Flur. Gut, muss ich mal gucken, ob ich es finde, auf die Schnelle, ja? Tschüss! Meine Leitungen brechen zusammen nach Schwärmer. 21.15 Uhr haben wir. Jetzt habe ich dran die Puppi. Woher ist das wieder, Puppi? Reichertshausen. Reichertshausen-Sinsheim bei Heilbronn. Sie ist 19. Puppi, Steigt eine Party bei dir? Ja, volle Lotte. Volle Lotte, was gibt's denn da alles? Alle, die kommen wollen. Toll. Was gibt's alles zu trinken denn? Was? Was gibt's denn alles zu trinken? Alles? Alles. Ah, toll, du. Und ich bin so weit weg von euch. Wir sind alle Eingeladene. Ah, gut. So, jetzt hast du zu grüßen. Ja, die Strapse, die Alex, Mike und sonst noch alle, die mich kennen. Wunderbar, tschüss. Und jetzt kommt der Christian aus Karlsruhe-Dollach, er ist 18. Chris, ja, bei dir steigt auch was? Ja, bei mir steigt auch was da drunten, aber die sind leider zu weit unten, um zu drücken. Aha, leg los. Okay, also ich grüße zunächst mal die Party unten. Ich hoffe, die hören jetzt der lauten Snoop zu. Und dann noch die Party von der Lisbeth und von Michael. Und das wird dann schon, das sind ja dann genug Leute. Wunderbar. Okay. Tschüss nach Karlsruhe und Dollach. So, Nachschwimmer, jetzt gerne meine Grüße ins Radioland und mach mal Prinzen-Spezial. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, doch wahrscheinlich streiten wir uns mehr. Und wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Jawohl, dübe, dübe, dübe. Damit man auf der Erde auch was sieht, was man, wenn er es nicht anknüpft, nicht kann, doch dann sähe er auch. Wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne. Toben. Und natürlich tobt es auch in mir. Doch schon am nächsten Morgen hast du von dem Mann im Mond genug. Du setzt dich in dein Raumschiff und er wünscht dir guten Flug. Manchmal wird der Mann im Mond für seine Mann im Mond holt seine Laterne raus. Nein, ich hole jetzt einen Nachtschwärmer rein, den Dirk aus Malberg. Er ist 31. Dirk! Ja, hier bin ich. Ich möchte grüßen den Rüdiger, der muss am Montag zur Bundeswehr. Er hat mein Mitgefühl. Ja, meins auch. Dann grüße ich den Großschäfer aus Orschmeier. 10 Schafe hat er. Dann grüße ich Asbach Olga, den Straßenfeger Albert. Und Doris, die dusselige Kuh aus Freiamt. Und sonst habe ich niemanden mehr zu grüßen. Dankeschön. Und alle, die mich kennen und schätzen. Danke, tschüss. So, tschüss, Charlie. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne raus. Das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh, da steh ich drauf. Ja, Silvester Spezial. Zeit vergeht und vergeht, 21.23 Uhr schon wieder. Letzte Woche, Krause trägt sich in das Gästebuch des kleinen Hotels ein und bemerkt, dass hinter dem Namen eines Gastes die Abkürzung MDB steht. Was bedeutet das, fragte der Portier. Mitglied des Bundestages, mein Herr. Krause greift zum Kugelschreiber und malt hinter seinen Namen die Buchstaben MDO. Was bedeutet das, möchte der Portier wissen? Mitglied der Ortskrankenkasse. Der fängt sich wieder nicht mehr hier. To the max. Uhr, 25 Uhr, was gerade Nacht schon an meine letzten knappen 5 Minuten sind dran. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie gesagt, morgen Mittag bin ich in Vertretung hier ab 13 Uhr und morgen Abend ab 20 Uhr. Ganz kurz in Erinnerung zu rufen. Hurricane ab 21 Uhr geöffnet. Heute Eintritt 10 Mark. Riesen Neujahrstorte. Sektempfang. Partytime ohne Ende. Kehl-Sundheim, Industriegebiet, Siemensstraße. Dann gehen meine Grüße ins zweite Radioland überall hin, sei es in die Pfalz, Richtung Stuttgart, Richtung Mannheim, in den Süden, ins Schwoberland, auch in die Justizvollzugsanstalten, von denen komme ich sehr viele Briefe, in die Krankenhäuser. Dann bedenke mich bei allen, die dieses Jahr bei mir auf den Veranstaltungen waren. Charlie 2000 kommt nächstes Jahr in die Pfalz zum Beispiel. Auch wieder nach Bruchsal. Auch mal Richtung Mannheim. Ja! Sonntag, German, das war's dann. Macht's gut, feiert schön, tschüss. Ist dir heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Zurzeit liegen keine Meldungen vor. Radio Ladies First aus Baden-Baden.